Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Suena. Der Biografie mit und von Christoph Avignon. Hallo liebe Leute und hallo ihr Bösen da draußen. Und habt ihr es erkannt? Wisst ihr, was ich gerade gespielt habe? Na, wisst ihr es? Ich habe mir gerade die Frage gestellt, darf ich eigentlich Werbung für Filme machen? Und wenn ja, wie soll ich nur über die reden? Darf ich eigentlich einen Teil ihres Trailers als Audiofrequenz spielen? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gefunden. Falls es jemand weiß, ich bitte um ein Feedback, sag's mir. Darf ich's? Darf ich nun einen Trailer, so wie jetzt halt eben, hier eben genommen und einfach mal aufnehmen? Oder werde ich dafür auch gleich verklagt? Liebe Leute, böse Leute, das war ein Film aus den 90ern oder besser gesagt aus 1990. Da waren wir noch jung oder gar nicht geboren, hängt jetzt von meiner Zuhörerschaft ab. Also ich war auf jeden Fall jung. Und der Hauptstar dieses Filmes, Christian Slater, war sowas wie ein Idol für mich. Also er und Johnny Depp. Gut, jetzt werden alle Jungs sich fragen, sind das nicht Schauspieler, die eigentlich von Mädchen gemocht werden? Ich weiß es nicht. Ich fand die immer cool. Ich wollte so sein wie die. Ich hatte ähnliche Frisur. Gut, ich war nie so schlank wie die. Nie so erfolgreich bei den Mädchen. Egal, ich fand die auf jeden Fall cool. Und der Film aus den 90ern heißt Pump Up the Volume. Und das, was ihr gehört habt, war halt eben, also das erste Lied am Anfang war von Leonard Cohen. Cohen oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich meine, wer soll jetzt noch zurechtkommen, wie was ausgesprochen wird? Ich komme es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nochmal wiederholt in demselben Satz. Das war einer meiner Lieblingsfilme und das war auch eigentlich der Grund, wieso ich einen Podcast gestartet habe. Denn ich kann mir keinen Piratradiosender leisten. Ich hätte aber so gerne einen. Ich hätte gerne einen Piratenradiosender oder zumindest einen Piratenpodcast, aber das geht ja heutzutage auch sauschlecht, denn ich verfüge nicht über die technischen Hackerkenntnisse, falls man dafür Hackerkenntnisse braucht, um sowas auf die Beine zu stellen. Also habe ich einen ganz pseudolegalen Podcast-Sender, in dem ich Sachen draufpacke, von denen ich nicht mehr weiß, ob die legal sind. So wie diesen Trailer halt eben. Wie auch immer. Ich versuche so oft wie möglich zu senden. Ich würde am liebsten jeden Tag eine Sendung machen. Denn jeden Tag habe ich andere Eindrücke und ich habe andere Ideen. Was mich davon hindert, ist, ich habe kein Mikro für meinen Computer und ich lebe auf drei verschiedenen Locations. Das heißt, ich habe ein Studio, ich habe eine Wohnung in Sarajevo und das Haus meiner Eltern. Und die drei Locations sind nicht richtig nah. In jeder habe ich einen anderen Computer und das Einzige, was die verbindet, ist mein kleiner iPod mit dem Mikro da drauf, wo ich auch gerade damit aufnehme. Und was mache ich dann? Wie schon irgendwann mal früher gesagt, ich packe das Ganze dann in GarageBand, mache das Intro drauf und packe es ins Internet. Früher habe ich dann das auch immer wieder bearbeitet. Halt eben diese Aussetzer, Pausen, diese Psst, die ganzen Geräusche, Atemgeräusche und sowas habe ich versucht, so wenig wie möglich zu machen. Aber liebe Leute, das hier ist eine Podcast-Sendung. Also, back to nature, back to old school. Ich habe keine Lust, professionell zu klingen. Ich bin kein Radiosender. Ich sage nur meine Meinung zu manchen Sachen. Ich quengel die meiste Zeit herum. Es gibt Leute, die sich das wirklich antun. Wieso? Ich weiß es nicht. Allerdings, ich weiß auch nicht, wieso tue ich mir die meisten Podcasts an, die ich höre. Obwohl, wieso eigentlich nicht? Ich meine, die meiste Zeit heutzutage verbringen wir eh vor dem Computer. Und wenn wir halt eben was machen, dann können wir auch gleichzeitig einen Podcast hören. Und da, wenn wir uns fortbewegen irgendwo, dann nehmen wir unser iPod und hören entweder Musik oder eine Sendung. Und da kann eine Sendung manchmal viel sinnvoller sein als nur ein Podcast, als nur die Musik. Gott, ich komme schon wieder durcheinander. Okay. Ich atme heute ziemlich viel, glaube ich. Ich denke, das wird man auch sehr viel hören. Und es ist mir egal. Ich habe keine Lust, atmen zu lernen, nur meine Podcast-Sendung zu machen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen werde. Habe ich eine Message? Ich glaube, ja. Ich habe aber noch keine Ahnung, was für eine. Auf jeden Fall, heute stelle ich euch mal einen mazedonischen Künstler vor. Ich habe kein Recht, ihn vorzustellen eigentlich. Beziehungsweise er oder seine Firma, seine Agenten, sein Management, gar nichts davon hat mir jemals geantwortet. Ich habe 3 E-Mails geschickt. Ich habe gefragt, dürfte ich, liebe Leute von diesem Künstler, dürfte ich bitte, bitte, bitte in meiner Podcast-Sendung 1 Minute 30 von irgendeinem seiner Songs spielen? Denn dieser Mensch hat so viele Songs produziert, erstmal in der Gruppe, dann wieder ganz alleine. Heutzutage hier in Ex-Jugoslawien kennen wir ihn mehr als die Gruppe. Sein Name ist Vlatko Stefanovski. Er ist höchstwahrscheinlich einer der besten Gitarrenspieler der Welt. Und ich stelle euch jetzt mal ein Lied von ihm vor. Und ich hoffe wieder mal, dass ich nicht dafür ins Gefängnis komme. Denn, Leute, ich mache nur Werbung für euch. Also, das war jetzt an die Leute von Vlatko und an ihn selbst gewidmet. Wie auch immer, hier ist Vlatko Stefanovski und wie immer wieder mal könnt ihr alle Informationen dazu auf meinem Blog einsehen, beziehungsweise Biografie, was über ihn und was weiß ich, auf rubenvagabund.blogspot.com. Alles Liebe, euer Ruben Vagabund. За десни стран Ноча снимате А знаш да е кривет Вече без тебе Постеля чува Твоя мирисе Твари по соби Смеју ми се Као на стражи Чувам ноћ од будни Ја сам само један од Синова блудни Правих се речи Увек касно сетим Одговор знам kad Останем сам cosa de su strana. Noće snema te. A znaš da je krevet.